Body Shark Park! Cover myself flesh, red shadows cover.

despertar. Ahora tú, dime dónde estás. Un reflejo azul en la oscuridad. Un reflejo azul en la oscuridad. Un reflejo azul en la oscuridad. Thank you. It's not hard to find. Jumping against the walls behind. We'll be right back. großer Schreck. Der alte Geist, wohl neuer weg. Was ist bloß los in diesem Land? Wo bleibt konkreter Widerstand? Die Schwachen müssen wieder leiden. Verprügeln, töten oder vertreiben. Die Politik kann nichts dafür. Das Vierte Reich steht vor der Tür. Durch die Städte hallen. Jahren. Maximal. Thank you.

We'll be right back. Rebellionas, die abkommen unter die Erde. Sie ziehen durch die Straßen mit brennenden Fahnen und vergiftete Pfeilen in ihrem zuckenden Fleisch. Ströme von Blut in den Bogen des Wahnsinns. Brennenden Sonnen verbrennen die Brüder. Sie trampeln auf Leichen, zerfetzen sich die Schädel und freuen sich über jeden Tod.